Nummer 5. Entschuldigung, ich suche die Post. Warten Sie. Am besten gehen Sie hier rechts über den Marktplatz und dann geradeaus die Lutherstraße entlang. Ungefähr 100 Meter. Und dann an der Kreuzung, links an der Ecke, ist die Post. Vielen Dank. Entschuldigung, ich suche die Post. Warten Sie. Am besten gehen Sie hier rechts über den Marktplatz und dann geradeaus die Lutherstraße entlang. Ungefähr 100 Meter. Und dann an der Kreuzung, links an der Ecke, ist die Post. Vielen Dank.